Massenmedien vieler Länder berichteten in letzter Zeit über die revolutionäre Tätigkeit von Genossen Kim Jong-un. Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die nepalesische Zeitung Nepal Today, die senegalesische Le Populaire, die chinesischen Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, die Nachrichten über die Vorortanleitungen, brachten die Nachricht darüber, dass Genosse Kim Jong-un das fertiggestellte Baekdusan-Kraftwerk der Heroischen Jugend Nummer 3 besucht hatte. Die kuwaitische Zeitung Kuwait Times, die Nachrichtenagentur der Vereinigten Arabischen Emirate Kalp News, die südafrikanische Zeitung Dostar, die chinesischen Sender für In- und Ausland und in 7 Nationalsprachen, die Internet-Homepages des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands, die Nachrichten über die Vorortanleitungen meldeten, dass er den Unterwasserschusstest an der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot vor Ort anleitete. Auf den Internet-Homepages erschienen die Bilder von Genossen Kim Jong-un.